1. Das Gesetz ist lediglich ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter und nicht deren eigentliche Gestalt, weshalb die jährlich wiederholten Opfer die Menschen niemals vollkommen machen können. 2. Hatten dies Opfer die Ambitenden tatsächlich ein für allmal gerinnet, wer ihr Darbringung eingestellt worden, die kein Bewusstsein für Sünden mehr bestanden hat. 3. Stattdessen dienen dies rituellen Handlungen dazu, das Gedächtnis und die Sünden jedes Jahr aufs Neue aufzufrischen. For es ist nämlich grundsätzlich unmöglich, dass das Blut von Stieren und Bocken die menschlich should wirklich tilgen kann. 5. Aus diesem Grundsatz Christus bei seinem Eintritt in die Welt, das Gott kein Schlachtopfer wollte, im jedoch einen menschlichen Leib bereitet habe. 6. Brandopfer und Sundopfer zur Versöhnung haben Gott kein Freude bereitet. 7. Daraufhin erklärt ich, dass ich gekommen bin, deinen Willen, o Gott, zu erfüllen, so wie es in der Bachrolle über mich geschrieben steht. 8. Zu ist stellt fest, dass Gott und den gesetzlich vorgeschrieben in Opfern und Gaben kein Gefallen findet und es ihn nicht wünscht. 9. Danach führte hinzu, dass gekommen ist, Gottes Willen zu tun, damit hebt die erste Ordnung auf, dies weiter zu etablieren. 10. Durch diesen gottlichen Willen sind wir nun geheiligt, weil Jesus Christus seinen eigenen Körper ein für allmal als Opfer dargebracht hat. 11. Warin jeder Priester täglich seinen Dienst verrichtet und immer wieder dieselben Opfer darbringt, können dies die Sünden niemals vollständig besiegen. 12. Christus hingegen hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das für immer gültig ist, und sich anschließend zur Rechten Gottes gesetzt. 13. Dort wartete nun darauf, dass sein Feinde im Endgültig unterwerfen und als Schemel für sein Fast dien und wer denn. 14. Denn durch dies ein einzig Opfergabe hatte Diogenogen, die geheiligt wer denn, für all Ewigkeit zur Vollendung geführt. 15. Auch der Heilige Geist bestätigt uns dies Wahrheit, indem zu nachst auf die Verheißung des Herrn hinweist. 16. Dies ist der Bund, den ich nach jener Zeit mit ihnen schließen word, ich word mein Gesetz in ihr Herzen legen und sie in ihren Verstand schreiben. 17. Zu dem erklärt aus Drucklich, dass ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit unter keinen Umständen mehr gedenken word. 18. Wo jedoch ein Vergebung dieser Verfüllungen stattgefunden hat, ist ein weitere Opferdarbringung für die Sünde nicht mehr erforderlich. 19. Die wir nun, lieb Bruder, durch das Blut Jesu die Freimütig zuversicht haben, in das Wahrheiligtum einzutreten. 20. Hat uns einen neuen und lebendigen Weg eröffnet, der durch den Vorhang führt, was symbolisch für sein menschliches Fleischstate. 21. Die wir zu dem einen bedeutenden Hohepriester haben, der über das gesamte Haus Gottes eingesetzt ist. 22. Sultan wir uns Gott mit aufrichtigem Herzen und voller Gewissheit des Glaubens nahen, nach dem unser Inneres von einem schlechten Gewissen gerinnet word. 23. Last uns unerschütterlichen dem Bekenntnis unserer Hoffnung festhalten, denn derjenige, der die Zusage gegeben hat, ist absolut vertrauenswürdig. 24. Wir sollten aufeinander achten, uns gegenseitig zur Liebe und zur Ausübungutter Taten anzuspornen. 25. Dabei dürfen wir unsere eigenen Versammlungen nicht vernachlässigen, weil es bei einigen üblich ist, sondern müssen uns gegenseitig ermutigen, besonders angesichts des nahenden Tags. 26. Wenn wir nämlich vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für unsere Sünden. 27. In diesem Fall blatner die schreckliche Erwartung des Gerichts und ein Verzehrens führe, das die Gegner Gottes vernichten word. 28. Wer das Gesetz des Mos missaktet, must auf die Aussage von zwei oder dries Jugend hin one jegliches Erbarmen sterben. 29. Überlegt selbst, why viel harte die Strafe für jemanden sein muss, der den Sohn Gottes verachtet und das Blut des Bundes entweiht. 30. Wer kennen schließlich denn, der gesagt hat, dass die rasch sein ist unter Virgilton word, so I das der Herr sein vok rich ten word. 31. Es ist in der Tat ein Furchtein flossen vorstelling, in die Hand des Lebendigen Gott zu fallen. 32. Erinnert you can die vergangen in Tage, als er nach your Erlugtang stand haft einen schweren und schmerzhaften Kampf durchgestanden hat. 33. Teilweise wurde er selbst öffentlich durch Beleidigungen und Bedrängnis bloßgestellt, teilweise seit er denen beistanden, die so behandelt wurden. 34. Hat mit den Gefangenen gelitten und den Rohrbeurseigentums mit Freud ertragen, weil wusstet, dass einen besseren, bleibenden Besitz hat. 35. Werf die Schaubeursübersicht nicht weg, damit ein gross Belohnung verbunden ist. 36. Benötig jedoch Ausdauer, damit den Willen Gottes erfüllten so das empfängt, was Juk versprochen hat. 37. Denn es dort nur noch ein Sekur sieht, bis Dergenage kommt, der angekündigt ist, und Word nicht lange auf sich warten lassen. 38. Mein gerechter Word jedoch aus Glauben leben, sollte sich aber fage deruxi hen, Word mein Seel kein Waldfallen und empfinden. 39. Wegehoren jedoch nicht zu denen, die aus Kleinmart zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die Glauben und der Dirche leben retten.